Das Stück ist für Bodo jetzt. Das Stück heißt Worte wiegen schwer. Und dass sich schwer auf prekär reimt oder prekär auf schwer, das kommt von Bodo. Das hat er gut gemacht. Worte wiegen schwer, das ist prekär und immer mehr davon machen es einem nicht leichter. Und trotzdem scheint sie möglich, auch wenn es manchmal blöd klingt. Und viel zu viele davon bringen einen nicht weiter. Ich hab's immer schon geahnt und irgendwie gewusst, meine Schreibqualitäten sind nicht so überzeugend, wie sie eigentlich sein sollten. Und wenn ich dir sage, wie es mir geht, habe ich immer gewusst, wie es in mir aussieht. Und wenn ich dir sage, wie es mir geht, habe ich immer gewusst, wie es in mir aussieht. Probleme ignorieren, niemals nicht kommunizieren. Der Reiter steigt aufs Pferd und wenn er schreit, dann fällt er. Und über Häuser lächeln, scheinen Probleme schwächer. Die Tage werden kürzer und draußen wird es kälter. Ich hab's immer schon geahnt und irgendwie gewusst, meine Schreibqualitäten sind nicht so überzeugend, wie sie eigentlich sein sollten. Und wenn ich dir sage, vielen Dank.